Das sind unsere Schlagzeilen. Nordertorschule behält ihren Grundschulzweig, Weihnachtsmarkt auch 2016 und TKW2 verliert Jahresabschluss. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Der Hauptschulzweig der Nordertorschule wird im kommenden Jahr zur Leintorschule wechseln. Dies hat der Schulvorstand nach Empfehlung der Landesschulbehörde beschlossen. Der Grundschulzweig bleibt weiterhin bestehen. In ihrer Schulentwicklungsplanung hat die Stadt bereits seit Jahren darauf hingewiesen, dass der Standort in der großen Drakenburger Straße der Lage wegen nicht optimal ist. Als neuer Standort käme das Gebäude der Friedrich-Fröbel-Schule im Pestalozzi-Weg 6 in Betracht. Hier ist derzeit auch die integrierte Gesamtschule untergebracht. Am vergangenen Samstag fand nach über 10 Jahren im Nienburger Ortsteil Holtorf wieder ein Weihnachtsmarkt statt. Über 1000 Besucher waren der Einladung des Ortsrates gefolgt. Aufgrund dieses Erfolges hat sich der Ortsrat bereits für eine Fortsetzung im kommenden Jahr ausgesprochen. Dazu Ortsratsmitglied Markus Feil. Wir freuen uns total, dass wirklich so viele Vereine mitgemacht haben. Es waren ja wirklich alle Vereine und wir haben schon beschlossen, dass wir es nächstes Jahr wieder machen, am 10.12.2016. Und das Karussell habe ich direkt wieder bestellt und der Schmied war auch sehr begeistert und wird wiederkommen. Ich denke, nächstes Jahr werden wir das noch, ja, vielleicht noch ein bisschen besser machen, wenn es denn geht. Am Montagmorgen musste der Einbruch in die Werkstatt des Autohauses an der Landstraße in Annemolta festgestellt werden. Über das Wochenende hatten sich unbekannte Täter durch das Aufhebeln einer rückwärtigen Tür Zutritt in die Werkstatthalle verschafft. Mehrere Räume wurden durchsucht. Zielgerichtet erbeuteten die Diebe ein Abgasuntersuchungsgerät sowie das dazugehörige Diagnosegerät im Gesamtwert von 15.000 Euro. Die Polizei Stolzenau hofft auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Zweitvertretung der Nienburger TKW-Basketballer verlor ihren Jahresabschluss gegen Rusbent Bückeburg mit 65:80. Dem favorisierten Gegner lieferte man lange Zeit Paroli und war ein ebenwürdiger Kontrahent. Erst im dritten Viertel konnten die Gäste einen 14-Punkte-Vorsprung herauswerfen, den der TKW nicht mehr einholen konnte. Mit einer bisherigen 3:3-Saisonbilanz steht das Team aber voll und ganz im Soll. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.